viele Geschichten sind erzählt. Ein Albtraum, der dich quält, der lässt dich wieder mal nicht schlafen. Ist er es, der in voller Pracht den Mensch zum Werwolf macht, will er dein kleines Herz bestrafen? Dir sicher sein, der Mond.